Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 37, Vers 23 bis 24. Der Herr freut sich an einem aufrichtigen Menschen und führt ihn sicher. Auch wenn er stolpert, wird er nicht fallen, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Gott segne dieses Wort. Aufrechte Schritte. In diesem Psalm, Psalm 37, Psalm Davids im Alten Testament, lernen wir mehr über über unseren Herrgott und unseren Herrn Jesus Christus. Und worauf es hier ankommt, ist, dass König David eben anerkennt und auch sich aus dem Herzen spricht, wie Gott sich über aufrichtige Menschen freut. Und Aufrichtigkeit, das ist etwas, das ist nicht nur Gottesfurcht, sondern das ist eben auch etwas, was wir nur wahrnehmen können in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Ja, das ist also, was hier mit Aufrichtigkeit gemeint ist. Und wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben, als Reuegesünder zu ihm kommen, dann können wir all diese Versprechungen, die uns Gott macht, auch wahrnehmen, ja, dann und nur dann, ja, wenn wir Christen sind und zu Jesus Christus kommen und gekommen sind und der Heilige Geist uns ins Herz spricht, was denn nun der richtige Weg ist, welchen Schritt wir machen sollen, sozusagen. Und so wie auch David hier, ist die Einladung für uns, zu verstehen, dass Gott uns sicher führt, wir, die wir ihn fürchten, als Fromme, als reuige Sünder in Jesus Christus zu ihm kommen und Jesus Christus uns leitet. Und auch wenn wir stolpern, wenn wir mal stolpern, das kann sein, dass ja, wir manchmal Probleme, Schwierigkeiten, was auch immer das ist im Leben haben, aber das Versprechen ist, dass wir nicht fallen werden. Und was das bedeutet, ist, dass wir eben Gottes Schutz wahrnehmen können und wie sich das ausdrückt, egal, das ist jetzt also auch von Mensch zu Mensch so verschieden. Es mag auch gar nicht so aussehen, auch den Anschein haben oder auch ohne bestimmte Situationen jetzt irgendwie zu überzuckern. Ja? Also Leid und Kummer und all das haben wir als Christen auch. Aber wir haben hier eine andere Perspektive, gottgegebene Perspektive, die uns hilft, aufrecht zu gehen und uns an diesen Versprechen Gottes zu halten. Ja, zu klammern, denn es heißt ja, denn der Herr hält, auch wenn er stolpert, hält der Herr hält ihn fest an der Hand. Und wir denken an Petrus, ja, ihr geht mal in die Evangelien rein, ja, und wo Petrus dann Christus Stimme folgt und aus dem Boot heraussteigt, aus dem Wasser, Jesus entgegengeht, ein paar Schritte. Dann aber den Blick und sein Herz dann von Christus wegnimmt. Und dann in den Wogen verloren zu sein scheint, macht aber eins richtig. Er ruft zu Gott aus. Lord, help me, ja, im Englischen. Also hilf mir, Herr, hilf mir. Und Christus greift ihn dann. Also er klammert ihn richtig fest. Er hält ihn fest an der Hand sozusagen. Das ist sehr, sehr ähnlich wie hier auch. Und das tut unser Jesus Christus. Wir, die wir in Christus wachsen und eine Beziehung zu ihm haben, das ist ein Versprechen, was wir immer wahrnehmen können. Und also egal, auch wenn die Situation nicht so den Anschein haben mag, auch wenn es sich nicht so anfühlt oder auch so aussieht wie etwas, die Wahrheit ist, Christus hält uns ganz fest, als wir, die wir als Reuegesünder zu ihm kommen. Und das ist ein Versprechen hier aus dem Psalm, aus dem Psalter, Psalm 37, und als aufrechte Schritte, Gott hilft uns und weist uns den rechten Weg zu jeder Zeit. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall nicht versäumen wollen, sondern woran wir uns ein Versprechen, woran wir uns ja, klammern können. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Psalm 37 aus dem Alten Testament, als aufrechte Menschen, die wir Schritte gehen. Das heißt nicht, dass wir besser als andere sind. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber wir lernen hier, dass du uns sicher führst. Und auch wenn wir mal stolpern oder auch ja, der Sünde ja, mal beigehen, dann bekennen wir das als reuige Sünder. Wir gehen sofort in Reue zu dir, unserem Jesus Christus, bekennen das. Und du hilfst uns dann. Und so werden wir dann nicht fallen. Also, dass wir ja, nicht in unserer Beziehung, dass du uns nicht ja, von dannen schickst, sozusagen. Nein, du bist immer bei uns und du hältst uns fest an der Hand. Und wir danken dir für diese Wahrheit, aufrechte Schritte. Das heißt eben, wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und diese Wahrheit und diese Wahrheiten wahrnehmen können und auch selber in dir und im Wort wachsen können. Man muss das jetzt nur nicht die Bibel unbedingt studiert haben, um das alles zu verstehen. Das hilft zwar schon, aber das ist nicht nötig, denn dein Wort hat alle Versprechen da und alles, was wir tun sollen, um in deinem rechten Weg zu gehen, ist da. Und das ist für jeden Menschen da. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Und das ist unser Gebet für alle Menschen, die Christus suchen und auch zu dir zu kommen. Und dann in und durch dein Wort, dass du uns leitest und auf den sicheren Weg immer führen wirst. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.